kommentierte Gerd Lotze. Noch vor wenigen Jahren, selbst noch zu Zeiten, als über den NATO-Doppelbeschluss diskutiert wurde, konnten sich wenige vorstellen, dass sich in der Sowjetunion ein entspannungsfreundliches, auch nach Westen blickendes Regime an der Macht würde halten können. Perestroika ist ein Wort, das erst mit Michail Gorbatschow überall auf der Welt gelernt wurde. Erleichterung im Westen, selbst bei Skeptikern deshalb. Umso besorgter wird daher nun jetzt beobachtet, dass Gorbatschow offenbar zunehmend im eigenen Land um seinen Weg kämpfen muss. Da sind nicht nur Kontroversen innerhalb der sowjetischen Führung selbst, da gibt es auch Berichte über eine sowjetische Wirtschaftskrise. Die amerikanischen Geheimdienste haben jetzt dem Wirtschaftsausschuss des Kongresses in Washington ihre Analyse zur Lage in der Sowjetunion vorgelegt. Danach sieht es düster aus für Gorbatschow. Aus Washington Ulrich Schiller. Die Prognose speist sich nicht aus trüben Spionagequellen, sondern stützt sich auf Wirtschaftsdaten, die die CIA und ihr militärischer Gevatter DIA alljährlich für den Wirtschaftsausschuss des Kongresses zusammenstellen und analysieren. Stagnation ist das Stichwort des Berichts an den Kongress zur Lage der Sowjetwirtschaft im Jahre 1987. Nur um 0,5% sei die Wirtschaft im Produktions- und Dienstleistungsbereich gewachsen und nicht um 2,3%, wie sowjetische Statistiken behaupteten. Wir glauben, so heißt es im Bericht der amerikanischen Geheimdienste wörtlich, dass sich die Spannungen innerhalb der Sowjetgesellschaft und der sowjetischen Führung vermehren werden, wenn die Wirtschaftsentwicklung in den nächsten Jahren weiterhin so schwach bleibt. Unzufriedenheit würde sich nicht nur bei den Verbrauchern, sondern auch in der Bürokratie und beim Militär bemerkbar machen. Politische und soziale Probleme für die sowjetische Führung hält die Studie für unvermeidlich, wenn Nachfrage und Angebot weiterhin so auseinanderlaufen wie bisher, wenn die Sowjetbürger mehr und besser arbeiten sollen, aber die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Konsumgütern unverändert schlecht bleibt. Die Erhöhung der Spareinlagen um 10% im vergangenen Jahr sieht die Geheimdienststudie als weiteren Beweis dafür an, dass die Verbraucher in der Sowjetunion zu wenig kaufen können. Noch im Jahre 1986 sei ein gutes Wirtschaftswachstum mit 4% zu verzeichnen gewesen. Die Sowjetführung habe gehofft, dieses Wachstum werde anhalten und eine feste Grundlage für Gorbatschows Reformprogramm abgeben. Doch die Erwartungen seien nicht eingetroffen. Man habe zwar, so meint die Studie weiter, mit Wachstumsverlangsamung rechnen müssen, nachdem Qualitätskontrollen, neue Gehaltsstrukturen, eine gewisse Dezentralisierung und sogar Entlassungen bei der überbesetzten Bürokratie durchgedrückt worden waren. Aber, so wörtlich, Verbrauchsgütermangel, verminderte Beschäftigungsgewissheit und verbreitete Furcht vor Preissteigerungen wirken den Erwartungen höherer Arbeitsproduktivität entgegen. Die Verteidigungsausgaben der Sowjetunion seien auch 1987 wie in den Vorjahren um rund 3% gestiegen. Gemessen am Umfang des Bruttosozialproduktes würden sie 15-17% ausmachen. Mit dieser Schätzung sind die amerikanischen Geheimdienste über frühere Annahmen etwas hinausgegangen. Die Aussichten für 1988 sind ziemlich düster, glauben die Wirtschaftsexperten von CIA und DIA. Wenn die Sowjetunion die Ziele ihres 5-Jahr-Planes erfüllen will, müsste sie in diesem Jahr eine Wachstumsrate von 8% erreichen. Das gilt als ausgeschlossen. Dennoch geht der Bericht für den Wirtschaftsausschuss des Kongresses davon aus, dass die sowjetische Führung Gorbatschows Perestroika-Programm nicht aufgeben wird. So viel unser Bericht über die Studie der US-Geheimdienste zur Lage in der Sowjetunion. Professor Wolfgang Leonhardt ist einer der profiliertesten Kenner des Sowjetsystems, 21 Jahre lang Professor an der amerikanischen Yale-Universität. Herr Professor Leonhardt, ist es richtig, dass Gorbatschow in Schwierigkeiten ist, weil gerade auch die Arbeiterklasse, der Einzelne, die neue Politik als Belastung erlebt? Zweifellos gibt es heute in der sowjetischen Bevölkerung neben großer Unterstützung der Perestroika auch die Befürchtung, dass durch die leistungsbezogenen Löhne sind viele Industriearbeiter unzufrieden, sie sind daran nicht gewöhnt. Und vor allem gibt es viele in der Sowjetunion, die sagen, erst sollen sich die Regale der Geschäfte mit Lebensmitteln und Konsumgütern füllen, ehe ich mich für die Perestroika entscheide. Niemand in der Sowjetunion, auch Gorbatschow selbst nicht, hat das geleugnet und immer wieder darauf hingewiesen, dass die Wirtschaftsreform längere Zeit benötigt, ehe die schwierige wirtschaftliche Situation verbessert werden kann. Ich bedauere aber, dass in diesem Bericht die politische Problematik überhaupt nicht erwähnt ist, dass nicht erwähnt ist, dass das eine Folge der Stagnation einer 20-jährigen Brezhnev-Herrschaft ist und dass nicht offen und klar gesagt wird, dass eine Wirtschaftsreform in der Sowjetunion außerordentlich schwierig ist und es mehrere Jahre bedarf, ehe sich dann die Früchte zeigen werden. Eine Geheimdienststudie kann, wenn sie denn geheim bleibt, der Versuch einer objektiven Darstellung sein, also als Entscheidungsgrundlage. Wenn sie aber öffentlich gemacht wird, muss man dann nicht annehmen, dass sie nicht mehr eine unvoreingenommene Studie ist, dass man damit Politik machen will? Sie haben gesagt, Ihnen fehlt da ja auch die politische Einschätzung. Zweifellos. Ich bedauere sehr, dass hier A. eine augenblickliche Wirtschaftsanalyse gegeben wird, ohne auf die Ursachen hinzuweisen. Ich bedauere B, dass die ganze politische Problematik, die in der Sowjetunion so entscheidend ist, überhaupt nicht erwähnt ist. Und ich bedauere C, dass nicht erwähnt ist, dass die Wirtschaftsreform die einzige mögliche Alternative ist, dass sie gut durchdacht ist und, wenn es gelingt, die Wirtschaftsreform durchzuführen, dass dann viele der in diesem Bericht erwähnten Probleme überwunden sein werden. Es ist also eine Augenblicksstudie auf einem einzigen Aspekt und führt damit beim Leser zu Schlussfolgerungen, die unrichtig sind. Sie führt zur Schlussfolgerung, dass Perestroika überhaupt nicht funktionieren kann. Sie unterstützt völlig die große Unterstützung für die Gorbatschow-Reformen bei einem großen Teil der Bevölkerung und selbst bei einem Teil der Funktionäre. Es ist für mich eine einseitig begrenzte und einseitig geführte Darstellung, die ganz offensichtlich nicht der sowjetischen Reformprogramm hilft und auch nicht den amerikanisch-sowjetischen Beziehungen. Die Gegner Gorbatschows, die Gegner im Politbüro, und dies ist eine reine Machtfrage ja auch, werden aber wohl diese schlechten Wirtschaftszahlen auch für ihre gegen Gorbatschow gerichteten Bemühungen verwenden. Zweifellos, das ist ja der Fall in dem berüchtigten Artikel in Sowjetskaja Rossija am 5. März, am 13. März wurde ja genau darauf angespielt, wurde gesagt, das ist alles zu riskant, es gibt zu große Wirtschaftsprobleme und das haben sie benutzt gegen die Reformen der Perestroika. Ich fürchte, dass einige Gegner der Perestroika und Gegner Gorbatschows jetzt diesen von der CIA veröffentlichten Bericht benutzen werden. Dies kann also auch nicht im Interesse eigentlich der amerikanischen Regierung sein, von Präsident Reagan, der am 29. Mai nach Moskau fahren will. Genau das befürchte ich. Wir stehen vor einem Gipfel am 29. Mai bis 2. Juni. Wir stehen außerdem davor vor einem großen Abrüstungsprojekt der Halbierung der Interkontinentalraketen. Dieses große Abkommen wird wahrscheinlich nicht Ende Mai, sondern leider erst im Sommer oder Frühherbst unterschrieben werden können. Und in diesem Moment einen solchen, zwar in der wirtschaftlichen Aussage nicht falschen, aber doch recht unfreundlichen Bericht zu veröffentlichen, kann weder zur Verbesserung der Ost-West-Beziehungen anlässlich des bevorstehenden Gipfels noch zu dem wichtigen Abrüstungsabkommen über die Halbierung der Interkontinentalraketen beitragen. Während im öffentlichen Bewusstsein das tragische Unglück mit wachsendem zeitlichen Abstand an Schärfe verliert, weisen gerade die großen sowjetischen Zeitungen auf anhaltende und gefährliche Mängel hin, die in Tschernobyl trotz der Katastrophe noch nicht ausgemerzt werden konnten. Frau Abramowa ist die Leiterin einer wissenschaftlichen Abteilung, die nach dem Unglück zur psychologischen Betreuung im Atomenergieministerium eingerichtet wurde. Ihre Bilanz nach 2 Jahren ist nüchtern. Zitat: Als Psychologe sehe ich das Hauptproblem darin, dass kein Verantwortungsgefühl bei den vielen Mitarbeitern erzeugt wurde, die sich mit der Sicherheit von Kernkraftwerken befassen. Das Hochschulprogramm zur Vorbereitung der Kernenergiespezialisten ist nach Aussagen von Frau Abramowa faktisch nicht geändert worden. Das Prestige eines Arbeitsplatzes in einem Kernkraftwerk sei nach Tschernobyl erheblich gefallen, mit der Folge, dass sich immer weniger qualifizierte Leute für diese Arbeit melden. Gleichwohl hat man in Tschernobyl selbst 2 wissenschaftlich betreute Übungszentren eingerichtet, in denen alle denkbaren Unfallsituationen durchgespielt werden. Nach jüngsten Angaben wurde das gesamte Personal von Tschernobyl bereits in diesen Übungszentren geschult. Umso ernster muss man die Pravda-Kritik zum Jahrestag nehmen, die von mangelnder Kontrolle und Analyse bei den Reparaturarbeiten am Kernkraftwerk berichtet. Die Parteizeitung hatte dem zuständigen Ministerium vorgeworfen, gröbste Fehler und Fehlkalkulationen bei diesen Arbeiten zu dulden. In einer weiteren Bilanz weist der ukrainische Ministerpräsident Masol darauf hin, dass man in den vergangenen 2 Jahren fast 11.000 neue Häuser für die Evakuierten errichtet habe. Die Entseuchungsarbeiten in den betroffenen Gebieten sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Viele der Evakuierten müssen sich jetzt damit abfinden, dass auch das gesamte Mobiliar ihrer 15.000 verseuchten Wohnungen im Ort Pripyat vernichtet werden, weil sie drohten, so eine Formulierung der Regierungszeitung Izvestia, zu einer Quelle der epidemischen Gefahr zu werden. An anderer Stelle berichtet das Regierungsblatt, dass Entseuchungsaktionen vereinzelt sogar wiederholt werden mussten, weil bei Nachmessungen erneut radioaktive Ablagerungen festgestellt worden seien. Dennoch sind nach den jüngsten Angaben die Arbeiter am Kernkraftwerk Tschernobyl nur etwa einem Drittel der zulässigen Jahresdosis von Radioaktivität ausgesetzt. Am 2. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl haben zahlreiche Kernkraftgegner in vielen Städten der Bundesrepublik gegen die Nutzung der Atomenergie protestiert. Entscheidungen waren von diesem Treffen nicht erwartet worden, Entscheidungen wurden auch nicht gefällt. Dennoch wird diese 43. Tagung der nuklearen Planungsgruppe, die am Vormittag zu Ende ging, sicherlich nicht ohne Bedeutung bleiben. Denn allen hier Anwesenden wurde während der 2-tägigen Beratungen klar, dass die umstrittene Entscheidung über die angestrebte Modernisierung der Atomraketen mit kurzer Reichweite zwar aufgeschoben, nicht aber aufgehoben werden kann. Die Frage, die sich nach diesem Treffen von 15 Verteidigungsministern der westlichen Allianz stellt, lautet nicht, werden wir modernisieren, sondern vielmehr, wann wird modernisiert? Das Schlusskommuniqué macht dies deutlich. Da heißt es zu Beginn des 3. Paragraphen wörtlich: Für die absehbare Zukunft werden nukleare Streitkräfte weiterhin eine integrale Rolle bei der Abschreckung aller Arten von Aggression spielen. Und weiter: Die nach dem INF-Abkommen, das ist das Abkommen über den Abbau der nuklearen Mittelstreckenraketen, verbleibenden Streitkräfte müssen reaktionsfähig und wirksam bleiben und in angemessener und ausgewogener Weise strukturiert werden. Nukleare Streitkräfte in Europa müssen weiterhin auf dem gebotenen Stand gehalten werden, wo dies erforderlich ist. Soweit das Kommuniqué. Die Verteidigungsminister übernahmen mit dieser Formulierung eine wohllautende Umschreibung für den Begriff, das Reizwort Modernisierung, aus dem Kommuniqué des NATO-Gipfels vom März dieses Jahres. Die Richtung für die NATO ist also nach diesem Treffen der nuklearen Planungsgruppe vorgegeben. Sie deutet direkt auf die Modernisierung hin. Dass heute hier in Brüssel keine Entscheidungen, auch keine Vorentscheidungen gefällt wurden, das geschah nicht zuletzt vor allem aus Rücksichtnahme auf die Bundesregierung. Dies war deutlich zu spüren. Bonn hatte rechtzeitig signalisiert, dass im Augenblick aus innenpolitischen Erwägungen, immerhin wird in wenigen Wochen in Schleswig-Holstein gewählt, eine öffentliche Modernisierungsdebatte höchst unerwünscht ist. Die Bundesregierung will Zeit gewinnen. Gleichzeitig hat jedoch der amerikanische Verteidigungsminister Carlucci deutlich gemacht, dass der Aufschub nicht von unbegrenzter Dauer sein kann. Spätestens in einem Jahr muss zum Beispiel beschlossen werden, welches System die überalterte Atomrakete Lance ablösen soll, die nur eine Reichweite von 110 Kilometern hat. Die Entwicklung für ein Folgesystem ist abgeschlossen. Jetzt muss so rasch wie möglich die Produktionsphase beginnen. Und zur Untermauerung seiner Forderung nach rascher Modernisierung legte Minister Carlucci amerikanische geheimdienstliche Erkenntnisse vor, wonach die Sowjetunion in ihren Programmen zur nuklearen Auf- und Umrüstung nicht nachlässt. Hier müsse die NATO gleichziehen. Der Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, Lothar Rühl, der die Bundesregierung bei diesem Treffen vertrat, sprach davon, die Sowjetunion verfolge das Ziel, die westeuropäischen Länder weiterhin in einem Risiko zu erhalten, das Moskau weiterhin auch nach Unterzeichnung des INF-Abkommens als wesentlich für die Erhaltung der eigenen Sicherheit ansieht. Der amerikanische Geheimdienstbericht hat auch nach Auffassung des britischen Verteidigungsministers Younger die Notwendigkeit für eine rasche Modernisierung seitens der Allianz deutlich gemacht. Grundlage für künftige Beschlüsse werden eine Reihe von Studien von Militärexperten bilden, die weiterhin untersuchen sollen, was die NATO braucht, um nach Wegfall der atomaren Mittelstreckenraketen ihre Strategie der nuklearen Abschreckung aufrechtzuerhalten. So viel aus Brüssel, die Streikwelle in Polen. Ein Arbeitskampf im Gange wie seit Verhängung des Kriegsrechts nicht mehr. Seit 3 Tagen nun schon Streik im Stahlwerk Nowohuta bei Krakau. Ultimatum, Drohung, beendet den Streik oder die Polizei schreitet ein. Europäern mehr Verteidigungsausgaben. Washington rechne nach wie vor mit dem Einsatz von NATO-Streitkräften außerhalb des NATO-Bündnisgebietes, wie etwa im Golf, sagte Byrd. Vor der American Chamber of Commerce wiederholte Byrd damit Erwartungen, die von der US-Regierung zunehmend gegenüber den europäischen Bündnispartnern geäußert werden. Themenwechsel. Überraschende Annäherung in Moskau. Zum ersten Mal seit Stalin sprach ein sowjetischer Führer mit dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Der Anlass: Mitte Juni stehen die 1000-Jahr-Feiern zur Christianisierung Russlands ins Haus. Michail Gorbatschow sprach unter Bezug auf die Kirchenverfolgung während der Stalin-Ära von, so wörtlich, tragischen Ereignissen der Periode des Personenkults. Jetzt würden die Fehler der Vergangenheit korrigiert werden. Der Generalsekretär warb bei Patriarch Pimen um Unterstützung für seine Reformpolitik, denn Glasnost und Perestroika gelten auch für die Gläubigen. Ist das Ende der atheistischen Propaganda des russischen Parteistaats? Aus Moskau der Kommentar von Johannes Grotzki. Michail Gorbatschow hat die Grenzen eines bislang gültigen Tabus überschritten. Mit dem Empfang der orthodoxen Kirchenspitze im Kreml leistete er der Kirche eine öffentliche Genugtuung, die politisch wohl berechnet war. Gorbatschow greift nach jeder Möglichkeit, um alle gesellschaftlichen Bereiche für seine Politik zu aktivieren. Der Parteichef, der dem wissenschaftlichen Atheismus verpflichtet ist, scheut sich nicht, in der Pravda aus dem Munde des Patriarchen Gottes Segen für die Perestroika beschwören zu lassen. Orthodoxe Kirche und sozialistischer Staat haben in ihrer jüngsten Annäherung nicht nur überraschend positive Worte füreinander gefunden. Beide verfolgen auch das abstrakte Ordnungsbild eines moralischen Menschen, der aufgrund seiner Einsicht das Gute tut und das Böse meidet. Doch es wäre unangemessen, hinter diesem überraschenden Treffen zwischen Parteichef und Patriarch nur vordergründige politische Absichten zu vermuten. Denn Gorbatschow leistete öffentlich zwei Eingeständnisse, zu denen sich noch keiner seiner Vorgänger bereit gefunden hatte. Erstens spricht er die Leiden der Kirche an, die ihr durch den Terror der 30er Jahre und der späteren Verfolgung entstanden sind. Zweitens verspricht er, dass diese Fehler wieder ausgemerzt werden sollen. Damit weckt er Hoffnungen. Doch damit erzielt er auch positive Resonanz seitens der Kirche. Denn im Gegenzug bescheinigte ihm der Patriarch von Moskau und ganz Russland, Pimen, dass Kirche und Gläubige die Perestroika unterstützen. Es deutet sich dabei zweifellos ein historischer Kompromiss an, der nicht einfach mit dem Begriff der Liberalisierung umschrieben werden kann. Was die Tatsachen betrifft, so leiden auch heute noch Gläubige und Kirchenvertreter unter der Gängelei engstirniger Behörden. Und die neue Gesetzgebung über die Religionsgemeinschaften, seit langem angekündigt, liegt noch nicht vor. Darüber zu urteilen, wäre verfrüht, wenngleich Gorbatschow den Kirchen Verbesserungen im Rahmen dieser Gesetzgebung in Aussicht stellt. Doch der wirklich bewegende Hintergrund der jüngsten Entwicklung ist das Phänomen der sogenannten neuen Religiosität in der Sowjetunion. Die Sowjetunion ist kein atheistischer Staat. Mit diesem Bekenntnis überraschte jüngst eine sowjetische Zeitung die Öffentlichkeit. Nach staatlichen Umfragen wird in Moskau mindestens jedes dritte neugeborene Kind wieder getauft. Inzwischen tragen Parteigenossen und Komsomolzen zuweilen eine Halskette mit einem Kreuz unter dem Hemd. Jugendliche entdecken religiöse Gebräuche. Eine Rückbesinnung auf die eigene Nationalgeschichte angesichts der bevorstehenden 1000-Jahr-Feier zur Christianisierung Russlands weckt das Bedürfnis nach einer historischen Identität, die nicht von der gültigen Staatsideologie abgeleitet werden kann. Und genau diese Strömung muss aufgefangen und kanalisiert werden. Denn das meiste davon findet außerhalb der Kirche statt und basiert nicht einmal auf einer bewussten religiös-historischen Erziehung. Mehr noch, die Vermischung von Glaube und Aberglaube, das Kreuz als Amulett gegen die unglücksbringende schwarze Katze, wird jedem Außenstehenden erschreckend bewusst, der sich in Diskussionen mit den neuen Gläubigen einlässt. Deshalb liegt es im gemeinsamen Interesse von Staat und Kirche, dieser religiösen Attitüde mit klaren Zielvorstellungen moralischer und gesellschaftlicher Art zu begegnen. Wenn ein größerer Spielraum die Kirche daher in den Augen der religiösen Randgruppen glaubwürdiger macht, dann profitiert auch die staatliche und gesellschaftliche Ordnung davon. Die Frage ist nur, ob sich die Kirche dadurch zu einem Instrument des sozialistischen Staates machen lässt. Die Gegner des Reformkurses von Parteichef Gorbatschow wurden nach Ansicht der sowjetischen Parteizeitung Pravda nicht richtig eingeschätzt. In einem dramatisch klingenden Aufruf hat das Blatt an Bürger und Parteimitglieder in der Sowjetunion appelliert, sich gegenüber den Gegnern der Reformpolitik zu behaupten. Pravda befürchtet, dass konservative Kräfte die Umgestaltung der Sowjetunion verlangsamen könnten. Die Delegierten der Parteikonferenz Ende Juni müssten nicht nur das revolutionäre Gedankengut vertreten, sondern den Konservativen eine mutige Abfuhr erteilen. Das Genfer Treffen der Außenminister Schulz, USA und Shevardnadze, Sowjetunion, sollte ursprünglich dazu dienen, die Chancen für das nächste Abrüstungsabkommen zwischen den beiden Supermächten auszuloten. Zu gerne hätten Ronald Reagan und Michail Gorbatschow in 3 Wochen auf ihrem nächsten Gipfeltreffen, für Reagan vermutlich das letzte seiner Amtszeit, einen Vertrag über die zahlenmäßige Halbierung der strategischen Atomwaffen unterschrieben. Dazu wird es wohl nicht kommen, zumal sich Schulz und Shevardnadze in Genf erst einmal mit den Schwierigkeiten auseinandersetzen müssen, die sich inzwischen bei der Ratifizierung des ersten Abrüstungsvertrags über atomare Mittelstreckenwaffen in Europa ergeben haben. Der US-Senat hat die Ratifizierungsdebatte über das INF-Abkommen verschoben, weil er bei der Frage der Verifikation, also der praktischen Vor-Ort-Überprüfung, noch ungelöste Probleme sieht. Zum Stand des amerikanisch-sowjetischen Abrüstungsdialogs vor dem Genfer Treffen, der Bericht von Rainer Borchardt. Er könne sich überhaupt nicht vorstellen, dass die hochintelligenten amerikanischen Unterhändler noch immer Unklarheiten bei der Auslegung des INF-Vertrags hätten, spottete der sowjetische Außenminister Edward Shevardnadze bei seiner Ankunft in Genf über die neuerlichen Ratifizierungsverzögerungen von Seiten des US-Senats. Und Shevardnadze, der noch einmal, diesmal allerdings ernst, hinzufügte, man habe von Moskau aus klare Antworten auf amerikanische Zusatzfragen gegeben, ließ keinen Zweifel daran, dass nach seinen Gesprächen mit seinem amerikanischen Amtskollegen George Shultz alle Unklarheiten beseitigt sein würden. Damit ist denn auch ein Ziel dieses letzten Treffens der Außenminister vor dem Moskauer Gipfel am 29. Mai fixiert. Der Weg zum Austausch der Ratifizierungsurkunden zwischen Reagan und Gorbatschow soll jetzt endgültig freigemacht werden. Eigentlich hatte man hier in Genf dieses Thema längst gehakt angesehen, dass es nunmehr erneut Probleme bei der Verifikationsregelung gibt, hat noch einmal verdeutlicht, wie ausgefeilt die Vertragstexte sein müssen, ehe sie von beiden Seiten akzeptiert werden. Insofern wurden jetzt auch von Shevardnadze die letzten Hoffnungen begraben, dass es beim Treffen Reagan-Gorbatschow ebenfalls schon zur Unterschriftszeremonie für den START-Vertrag kommen kann. Schulz hatte dies schon vor längerem angedeutet. Auch Shevardnadze meinte vor Gesprächsbeginn, er sehe dazu große Schwierigkeiten. Die sind natürlich noch größer geworden, seit nach der Erfahrung mit den INF-Texten nun natürlich die vorgesehenen Kontrollmechanismen für START besonders genau durchleuchtet werden. Noch immer so verlautet aus beiden Delegationen, gäbe es bei dem nahezu 350 Seiten starken Vertragstext etwa 1000-eckige Klammern, das heißt offene Formulierungen, die in mühsamer Kleinarbeit auf Kompromissformeln gebracht werden müssen. Gewiss, ein Großteil davon gehört in den Bereich technischer Einzelfragen, die von Experten zu regeln seien, jedoch sind sie inzwischen nicht mehr von politischen Aspekten zu trennen. Bekanntlich sieht ja der START-Vertrag die stufenweise Reduzierung des gesamten atomaren Interkontinentalpotenzials der beiden Supermächte in 5 Jahren um 50% vor. Grob angesteuert wird ein Bestand von zunächst 6000 Sprengköpfen mit 1600 Systemen, wobei der sogenannte Waffenmix den jeweiligen vertragsschließenden Parteien überlassen bleibt. Doch auch schon bei dieser Grundsatzfrage gilt es noch, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Ähnlich wie beim INF-Abkommen, wo es jetzt Bewertungsprobleme bei der Einbeziehung von bodengestützten, mit Laserwaffen ausgerüsteten Mittelstreckenraketen gibt, stellt sich bei START die Frage, ob luftgestützte Marschflugkörper als taktische oder strategische Waffen einzuschätzen seien. Die Sowjets sagen, mit Blick auf eine von den USA neu konzipierte sogenannte Joint Tactical Missile, also kombinierte taktische Rakete, die sei klar in START einzubeziehen, weil sie von Interkontinentalträgern abgeschossen werde. Darüber hinaus sind natürlich bei START erheblich größere Schwierigkeiten mit einer befriedigenden Verifikationsregelung zu erwarten, weil ja in allen Kategorien Waffenbestände erhalten und damit natürlich auch die zugehörigen Produktions-, Wartungs- und Modernisierungssysteme fortbestehen bleiben. Hier in der Tat muss es jederzeit möglich sein, der Gegenseite an jedem Ort, zu jeder Zeit und unter allen Umständen Verdachtskontrollen zuzugestehen. Schulz und Shevardnadze werden versuchen müssen, hier die entstandene Blockade bei den Gesprächen der Delegationen aufzulösen. So wird denn wohl beim Moskauer Gipfel bestenfalls eine gemeinsame Grundsatzerklärung der Chefs zum Fortgang der Verhandlungen zu erwarten sein. Dies alles, wie sich in Genf allmählich erhärtet, verbunden mit der Absichtserklärung, bei einem fünften Gipfeltreffen im Frühherbst, also noch vor der Präsidentschaftswahl in den USA, den Vertrag zu unterzeichnen. Vor allem Beobachter der innenpolitischen Szene in den USA sehen darin einen Grund für augenblickliche Verzögerungen, denn damit könnte die jetzige Administration der Republikaner noch vor der Wahl einen Erfolg verbuchen. Zwei für die Sowjetunion ihrerseits innenpolitisch wichtige Themen wird Shevardnadze nach eigenem Bekunden hier in Genf zur Sprache bringen. Das sind die Themen chemische Waffen und Abrüstung bei den konventionellen Waffen. Was die C-Waffen betrifft, so wurde hier die letzte UNO-Abrüstungskonferenz vor allem nach Bremsversuchen der USA und Frankreichs ohne Ergebnis unterbrochen. Auch die New Yorker Sondergeneralversammlung zu diesem Thema hat bisher keinen Fortschritt gebracht. Und bei der konventionellen Reduzierung will Moskau jetzt offenbar ebenfalls die Vorreiterrolle spielen. Andererseits wird Schulz in Genf seinem Kollegen noch einmal die Themen Afghanistan und Menschenrechte unter die Nase halten. Dass es hier nennenswerte Fortschritte gibt, wird nicht erwartet, zumal die Sowjets darauf verwiesen haben, man solle jetzt erst einmal den Beginn ihres Truppenrückzugs ab kommenden Sonntag abwarten. Eine breite Palette an Themen und Terminen also für die beiden Außenminister, die allerdings unter Erfolgsdruck stehen, denn sie müssen für den bevorstehenden Gipfel mindestens so viel aus dem Wege räumen, dass das Treffen in Moskau mehr als nur ein Fototermin wird. Der Hamburger Chaos Computer Club hat vor einem Computervirus gewarnt. Es ist in Israel entdeckt worden und enthält nach Ansicht der Computerexperten eine logische Zeitbombe, die am kommenden Freitag alle erreichbaren Datenbestände zerstöre. Seit dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan vor 8,5 Jahren hatte der Westen den Rückzug gefordert und zur Bedingung für die Entspannung mit Moskau gemacht. Im Zuge seiner Reformpolitik, auch im außenpolitischen Bereich, hatte Kreml-Chef Gorbatschow Anfang des Jahres denn auch endlich das Signal zur Beendigung des militärischen Abenteuers gegeben. Und nun ist es also soweit. Morgen beginnt der Abmarsch der sowjetischen Streitkräfte. Aber er wird Afghanistan kein Happy End bringen. Das Land dürfte wieder in das schon vor der sowjetischen Intervention bestandene Chaos zurückfallen. Der Krieg wird weitergehen. Und zwar zwischen den verschiedenen Stämmen und Gruppierungen, die bisher im Kampf gegen Sowjets und Kommunisten vereint waren. Zunächst jedoch sind sie entschlossen, den Russen bis zuletzt einzuheizen. Das veranschaulicht auch das Blutbad, das heute eine Bombenexplosion in Kabul angerichtet hat. Mindestens 11 Menschen wurden dabei getötet. Aus Kabul erreichte uns dieser Telefonbericht von Hans-Peter Riese. Die schlechte Leitungsqualität bitten wir zu entschuldigen. Um 5.45 Uhr heute Morgen wurde die Innenstadt von Kabul von einer gewaltigen Explosion erschüttert, der eine pilzartige Rauchentwicklung folgte. In der Nähe des Flusses in einem dicht besiedelten Stadtteil war eine Autobombe explodiert, die in einem abgestellten Kleinbus versteckt war. 11 Menschen kamen in den umliegenden Häusern und auf der Straße ums Leben. 13 wurden zum Teil schwer verletzt. Nach einer unbekannten Zahl von Menschen wurde am Nachmittag noch gesucht. Der Anschlag einen Tag vor Beginn des sowjetischen Truppenabzuges beweist, was man in Kabul von zufälligen afghanischen Gesprächspartnern häufig zu hören bekommt, nämlich die Anwesenheit von zahlreichen Mudschahidin, die bereits in den letzten Wochen systematisch in die Hauptstadt eingesickert sind und eine militärische und politische Infrastruktur für den Tag X aufbauen. Das ist der 15. Februar des nächsten Jahres, der Tag, an dem der letzte sowjetische Soldat Afghanistan verlassen haben soll. Dass die sowjetische Armee entschlossen ist, die Vereinbarungen von Genf einzuhalten, bestätigte heute Vormittag der Oberkommandierende der sowjetischen Truppen in Afghanistan, Generalleutnant Boris Gramov, auf einer internationalen Pressekonferenz in Kabul. Gramov teilte mit, dass in den ersten 3 Monaten insgesamt 50% der sowjetischen Einheiten abgezogen werden. Bis zum Gipfel zwischen Generalsekretär Gorbatschow und Präsident Reagan werden bereits 25% der sowjetischen Truppen aus Afghanistan zurückgezogen sein. Generalleutnant Gramov bezeichnete diese Operation als einen schwierigen und langen Weg. Er wiederholte die offizielle sowjetische Position, die Truppen seien aufgrund eines Hilfeersuchens der legalen afghanischen Regierung ins Land gekommen. Im Großen und Ganzen hätten sie ihre Aufgabe, nämlich dem afghanischen Volk ein Leben in Frieden zu sichern, erfüllt, sagte Gramow. Keine sowjetische Einheit sei geschlagen worden oder habe sich ergeben. Die Verluste des Gegners seien stets höher gewesen als die eigenen. Genaue Zahlen über sowjetische Gefallene nannte Gramow allerdings nicht, bezeichnete aber westliche Angaben als stark übertrieben. Gramow bestätigte, dass die Sowjetunion Afghanistan weiterhin militärisch unterstützen werde. Das gelte sowohl für Waffen und Munition als auch für die Ausbildung afghanischer Offiziere. Über die Stärke der afghanischen Regierungstruppen zeigte sich der sowjetische Oberkommandierende zufrieden. Viele Offiziere hätten ihre Ausbildung in der Sowjetunion erhalten und konnten in diesem Krieg, wie Gramow sagte, wichtige Erfahrungen sammeln. Die sowjetische Militärpräsenz ist in der letzten Zeit bereits von 18 auf 14 Garnisonen reduziert worden. Aus 5 dieser Garnisonen, das entspricht derselben Anzahl von Provinzen, werden die Truppen in den ersten 3 Monaten komplett abgezogen und durch Regierungstruppen ersetzt. Gramow bestritt im Übrigen, dass die sowjetischen Truppen während ihrer Anwesenheit auch Zivilisten angegriffen hätten. Es sei im Gegenteil die bewaffnete Opposition, die einen Krieg gegen die afghanische Zivilbevölkerung führe. Zum Beweis führte der sowjetische Oberkommandierende die Anschläge in Kabul selber an, die in der letzten Zeit über 30 Todesopfern gefordert haben. Die Ankündigungen des Mujahedin-Führers Hekmatyar, die Opposition wolle im Süden Afghanistans eine Gegenregierung gründen, die sowohl von Pakistan als auch von den USA anerkannt werde, wurde in Kabul wenige Stunden vor einer internationalen Pressekonferenz Präsident Najibullahs als flagranten Bruch der Genfer Verträge gewertet. In den Meldungen aus Peshawar in Pakistan, die Mujahedin würden die sich zurückziehenden sowjetischen Truppen angreifen, sagte der sowjetische Oberkommandierende, selbstverständlich werde in einem solchen Fall sofort zurückgeschossen. Eine Gruppe von ca. 30 Moskauer Auslandskorrespondenten wird heute Nacht nach Jalalabad geflogen, um die sowjetischen Einheiten auf ihrem Rückmarsch nach Kabul, das sind ca. 140 Kilometer, zu begleiten. Soweit der Telefonbericht aus Kabul. Der Rückzug der Sowjets und die Aussichten für Afghanistan sind auch das Thema unseres Kommentars der Woche von Willi Stoll. Den morgigen Tag, den 15. Mai, den Beginn des Abzugs der sowjetischen Besatzungstruppen, diesen Tag hat die überwältigende Mehrheit des afghanischen Volkes herbeigesehnt, vor allem jedoch herbeigekämpft. Weltpolitisch, weil es so scheinen muss, weil sich eine Großmacht nicht demütigen lässt, ist der Abzug eine Friedensgeste. Tatsächlich aber markiert dieser 15. Mai die erste große militärische Niederlage der Sowjetunion. Moskau wäre aus Kabul nicht abzuziehen bereit, hätte der wütende Widerstandswille der Afghanen es nicht dazu gezwungen. So jedoch wurden für die Sowjetunion die Kosten zu hoch, die wirtschaftlichen, die außen- und innenpolitischen. Der Preis, den die Afghanen gezahlt haben, ist gewaltig. Rund 1,5 Millionen starben, jeder 10. Bewohner der 15-Millionen-Nation. Fast 5 Millionen sind über die Grenzen geflohen, etwa 3 Millionen innerhalb Afghanistans vom umkämpften Land in die Städte. Eine zerstörte Nation, in der jede Familie Opfer zu beklagen hat, Zehntausende zu Krüppeln geschossen wurden. Der am 14. April in Genf unterzeichnete Abzugsvertrag hat einen ganz entscheidenden Fehler. Der afghanische Widerstand hat ihn nicht unterzeichnet, er kämpft weiter. Diese erste Abzugsphase ist mit verbleibenden, kämpfenden Einheiten zu decken. Doch was geschieht, wenn der sowjetische Schutzschild immer dünner wird? Eine Quelle des Widerstandswillens war den Afghanen der historische Sieg über die britische Invasionsarmee im Januar 1842. 18.000 Mann begannen damals den Rückzug durch die Schluchten des Hindukusch. Es überlebten ihn Frauen und Kinder, ein paar Verwundete und ein Truppenarzt. Diese seit über 8 Jahren ständig beschworene Parallele wollen die Mujahedin bis zum bitteren Ende weitertreiben. Die Rote Armee aber kann sich nicht derart demütigen lassen. Die Rückzugsgefechte werden blutig sein. Nach dem Befreiungskrieg kommt der Bürgerkrieg. Nichts und niemand kann den kommunistischen Staatschef Najibullah halten, wenn die Sowjets abgezogen sind. Sein Regime hat niemals Wurzeln im Volk gehabt. Die 1978 im Staatsstreich an die Macht gelangten Kommunisten waren bereits am Ende, als zu Weihnachten 1979 Moskau zu ihrer Stützung einmarschiert. Als Najibullah noch Chef des Geheimdienstes war, nannte man ihn den Metzger. Keine politische Bewegung wird mit ihm kollaborieren. Jeder Vermittlungsversuch ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Sowjetunion setzt darauf, dass sich über 200 unabhängige Widerstandsgruppen und die 7 Exilparteien im Streit um die Macht zerfleischen und so dem Regime eine Überlebenschance geben. Und dass dann auch Stimmen im Westen laut werden. Ja, um Gottes Willen, da waren die Russen im Lande ja noch besser. Noch hält die relative Zusammenarbeit der Widerstandsgruppen nach dem Abzug nicht mehr. Es gibt für den Westen die Möglichkeit, den Bürgerkrieg in Afghanistan zumindest zu begrenzen. Noch sind die Gruppen abhängig von Pakistan, teilweise auch von den USA. Es muss eine tragfähige Übergangsstruktur geschaffen werden, auf breitester Basis. Ein politisches System, das sich anlehnt an die auf Stammesebene vorhandenen traditionellen Muster der Interessensvertretung. Selbstverständlich ist Afghanistan nur als islamischer Staat denkbar. Das Land war nie etwas anderes. Dies zu ignorieren, war die Dummheit der afghanischen Kommunisten und die Selbstüberschätzung Moskaus. Es gibt die islamischen Extremisten, wie etwa den von Libyen und Iran gestützten Gulbuddin Hekmatyar. Aber der anarchische Individualismus der Afghanen wendet sich gegen jede autoritäre zentrale Herrschaft. Die Mehrheit wird keine rote gegen eine grüne Diktatur à la Khomeini eintauschen. Gegen den totalitären Machtanspruch der Kommandotruppen Hekmatyars haben sich andere Widerstandsgruppen und Stammesverbände bereits vor Jahren blutig gewehrt. Die Integrationsfigur in dieser afghanischen neuen Staatsbildungsphase kann nur der im römischen Exil lebende Ex-König Zahir Shah sein. Der 73-Jährige hat seine Bereitschaft erklärt, will jedoch nicht die Wiederherstellung der Monarchie. Eine weise Entscheidung. Über 80% der Afghanen wünschen diese Rolle des Königs als Vermittler, gerade weil sie die islamischen Extremisten nicht wollen. So eine Umfrage Anfang des Jahres unter Flüchtlingen. Außenminister Schulz, Sicherheitsberater Paul und andere hochrangige Regierungsmitglieder haben auf dem Hügel des Kapitols erfolgreiche Überzeugungsarbeit geleistet. Die Senatoren, die müssen den INF-Vertrag, den amerikanisch-sowjetischen Vertrag über die Verschrottung der landgestützten nuklearen Mittelstreckenwaffen, parlamentarisch absegnen, wollen noch heute mit der Ratifizierungsdebatte beginnen. Ist gerade eine Woche her, da gaben sich noch störrisch. Die Frage der Verifikation, also der Kontrolle des Abkommens, schien ihnen nicht hinreichend genug ausgehandelt zu sein. Aber dann kam Außenminister Schulz wohlgemut und mit vorzüglichem Ergebnis von dem Treffen mit seinem sowjetischen Kollegen Shevardnadze aus Genf zurück. As a result of the discussions we just concluded in Geneva, we and the Soviets agree on the rights and obligations established in this treaty. Als Ergebnis unserer Beratungen haben wir in Genf gerade festgelegt, dass wir und die Sowjets voll darin übereinstimmen, was die Rechte und die Verpflichtungen dieses Vertrages ausmachen. Übers Wochenende und gestern haben der Auswärtige Senatsausschuss, vor dem Schulz aufgetreten ist, sowie der Streitkräfteausschuss und der Geheimdienstausschuss sozusagen das Kleingedruckte geprüft, das die US-Delegation aus Genf mitgebracht hat. Und sie haben grünes Licht für die Ratifizierungsdebatte gegeben. Niemand zweifelt jetzt mehr daran, dass die 100 Senatoren den Vertrag mit großer Mehrheit, 2/3 sind notwendig, billigen werden. Die kritische Frage ist nur, schaffen Sie das noch bis zum Moskau-Gipfel in 2 Wochen? Die Europäische Gemeinschaft und der Östliche Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, RGW, stehen kurz vor der Aufnahme offizieller Beziehungen. Voraussichtlich am 9. Juni werden die EG und der RGW nach Angaben eines Sprechers der EG-Kommission in Brüssel eine entsprechende Erklärung unterzeichnen. Der Präsident der EG-Kommission Delors weilt derzeit in Bonn, appellierte dort am Nachmittag an die Ministerpräsidenten der Länder, konstruktiv mit der EG zusammenzuarbeiten. Insbesondere ab 1992, wenn der gemeinsame Binnenmarkt den grenzenlosen Handel ermöglichen soll. Mehr Kooperation, das war heute auch in Brüssel die Devise, wo EG-Vertreter mit ihren Ostblock-Kollegen, den Funktionären des sogenannten Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, konferierten. Das Eis zwischen Ost und West, so hieß es optimistisch nach der Tagung, dieses Eis sei gebrochen, die Aufnahme offizieller Beziehungen stünde unmittelbar bevor. Irmtraut Richardson berichtet. In Brüssel wird damit gerechnet, dass zwischen dem 8. und 10. Juni die politische Erklärung zwischen Europäischer Gemeinschaft und dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, RGW, auch Comecon genannt, paraffiert werden kann. Danach muss noch auf Gemeinschaftsseite die Beurteilung des Europäischen Parlaments sowie die Zustimmung des Ministerrates eingeholt werden. Geht alles nach Plan, dann könnte die feierliche Deklaration EG Comecon noch auf dem Europäischen Rat in Hannover Ende Juni, also noch unter deutscher EG-Präsidentschaft, unterzeichnet werden. Dies wäre ohne Frage ein großer Erfolg im Bereich der Außenbeziehungen, den die Deutschen mit Genugtuung in ihre Präsidentschaftsbilanz eintragen könnten. Mehr als 30 Jahre nach Gründung der Europäischen Gemeinschaft würde diese dann von östlicher Seite offiziell als politisches Bündnis anerkannt. Die politische Erklärung wird den Rahmen für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen EG und RGW bilden. Es sollen offizielle Beziehungen zwischen beiden Seiten aufgenommen werden, so heißt es darin. Was bedeutet, dass einzelne RGW-Staaten ihre diplomatische Akkreditierung bei der Europäischen Gemeinschaft beantragen werden. Darüber hinaus wird eine engere Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten über den eigentlichen Handel hinaus angestrebt. Dieser Rahmenvertrag schließt Verhandlungen ab, die im Herbst 1986 auf sowjetisches Betreiben hin aufgenommen wurden. Frühere Kontakte zwischen EG und Comecon wurden 1980 nach dem Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan abgebrochen. Gleich zu Beginn der neuen Verhandlungsrunde hatte die Europäische Gemeinschaft dem Comecon klargemacht, dass durch den bevorstehenden Rahmenvertrag die bilateralen Handelsabkommen zwischen EG und einzelnen Comecon-Staaten, zum Beispiel CSSR, Ungarn, Rumänien, nicht beeinträchtigt werden dürften. Die Gemeinschaft war in diesem Punkt gewissermaßen Fürsprecher für die Interessen der RGW-Länder, die ihre Kontakte zur EG weiterhin unbehelligt von Moskau aufrechtzuerhalten wünschten. Wenn der bevorstehende Gipfel zwischen US-Präsident Reagan und dem sowjetischen Parteichef Gorbatschow mehr sein soll als eine reine Goodwill-Veranstaltung, muss der INF-Vertrag, also der Vertrag über die Abschaffung der atomaren Mittelstreckenraketen, vom amerikanischen Senat ratifiziert werden. Darin sind sich Beobachter aus Ost und West einig. Diese Ratifizierung nach der Vertragsunterzeichnung im Dezember schien es eine reine Formsache, wurde aber zum Problem. Der US-Senat verweigerte die Zustimmung, wollte Details geklärt wissen. Nach wochenlangem Hin und Her heute nun die Abstimmung und eine Überraschung. 92 Senatsabgeordnete stimmten für eine Ratifizierung noch vor dem Gipfel, nur noch 6 waren dagegen. Der Weg für weitere Abrüstungsschritte scheint damit frei. Geebnet wurde er von Außenminister Schulz und seinem Amtskollegen Gerard Nartze letzte Woche in Genf. Südwestfunk-Korrespondent Hans Kressmann hatte die Gelegenheit, mit dem US-Außenminister zu sprechen. Die erste Frage richtete sich auf die offenbar sehr gute, auch persönliche Beziehung, die Außenminister Schulz zu seinem sowjetischen Kollegen...